The seventh day has come. Good morning, good morning, good morning. Der siebte Tag ist da. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It's wonderful. Es ist wunderbar. So remember. Erinnere dich. Do not focus on your own ambitions, focus on your mission. Fokussiere dich nicht auf deine eigenen Ambitionen, sondern auf deine Mission. Don't focus on your weaknesses, focus on the Lord. Fokussiere dich nicht auf deine Schwachheiten, sondern auf den Herrn. Thirdly. Und drittens. In the time of transition, we have to focus on the promises of God. In Zeiten der Veränderung müssen wir uns auf die Verheißungen Gottes fokussieren. Look what happened in Acts chapter 1. Schau, was in Apostelgeschichte 1 geschah. Jesus already promised them. Jesus hat ihnen bereits Verheißungen gegeben. He gave them a whole bunch of promises and they were focused on the wrong things. Er hat ihnen bereits einen ganzen Haufen gegeben, aber sie fokussierten sich auf die falschen Dinge. I mean, you know, the conversation, will you now restore the kingdom to Israel, is really ridiculous. Die Konversation, wirst du das Königreich wiederherstellen, ist wirklich lächerlich. Because they had a whole bunch of promises. Weil sie bereits eine ganze Menge an Verheißungen bekommen haben. And instead of them being all excited, that Jesus, it doesn't matter when you go. It doesn't matter if we have to transition. Und anstatt einfach begeistert zu sein, so wie Jesus, es macht nichts, wenn du gehst. Es ist egal, wenn wir uns verändern müssen. We're just going to look at the promise and we'll transition fine. Wir schauen einfach auf die Verheißung und werden gut hineinkommen. So here is what we have to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. Look what promises they were given by God. Schau, welche Verheißungen Gott ihnen gegeben hatte. Do you know what I did just recently? Weißt du, was ich vor kurzem gemacht habe? As we, with whatever we do, and me, Reinhard Hirtler, is going through a lot of transitions. Mit allem, was wir so machen, und ich als Reinhard Hirtler, wir gehen durch viele Veränderungen. Do you know what I did just last week? Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? I was digging out the promises of God. Ich habe die Verheißungen Gottes ausgegraben. I actually have a notebook where they're all together. Ich habe tatsächlich ein Notizbuch, wo alle beisammen sind. I have a file in the computer where all my prophetic words are together. Ich habe auch eine Datei im Computer, wo alle prophetischen Worte beisammen sind. I have my prophetic dreams recorded. Ich habe meine prophetischen Träume aufgenommen. And here is what they decided to do. Ich beschloss, Folgendes zu tun. I took hours and hours and hours to go again through my promises and put my focus. Ich habe Stunden damit verbracht, durch meine Verheißungen zu gehen und mich darauf zu fokussieren. On the promises. Because I understand that if I ever needed to put my focus on the promises, it's in the time of transition. Ich hatte verstanden, dass wenn ich jemals meinen Fokus auf die Verheißungen legen muss, dann ist das in Zeiten der Veränderung. You know, it's really crazy to me how many things Christians blame on God and on the devil that really are all our fault. Für mich ist es verrückt, wie viele Christen sich bei Gott oder dem Teufel über Dinge beschweren, die eigentlich ihre eigenen Fehler sind. Transition is part of life. Veränderungen gehören zum Leben. How you transition has all to do with you. Wie du in etwas Neues hineingehst, hat nur mit dir zu tun. Nothing with God and nothing with the devil. Nichts mit Gott und nichts mit dem Teufel. So if you apply these keys that I'm giving you right now. Wenn du also diese Schlüssel anwendest, die ich dir jetzt gebe. There are things that I had to and have to apply. Es sind Dinge, die angewendet und angewendet werden müssen. Then you will also transition well. Dann wirst du auch gut in etwas Neues hineinkommen. All right, so look at the promises Jesus gave them. Schau auf die Verheißung, die Jesus ihnen gab. He said, listen guys, I will always be with you until the ends of the earth. Er sagte, hört zu Leute, ich werde immer bei euch sein bis zum Ende der Welt. But now he's going away. Aber jetzt geht er weg. Jesus, quickly restore the kingdom. Jesus, stelle schnell das Königreich wieder her. Jesus, don't go away, what are we going to do without you? Jesus, geh nicht weg, was sollen wir ohne dich tun? Jesus, we're all upset about this. Jesus, wir sind alle durcheinander deswegen. You know, look what Jesus told him. He says, listen, I will be with you until the end of the age. Schau, was Jesus zu ihnen sagte. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Do you know what the conversation Acts 1 should have been? Weißt du, wie die Unterhaltung in Apostelgeschichte 1 hätte sein sollen? Jesus, we are so thankful that you promised us you'll always be with us. Jesus, wir sind so dankbar, dass du uns versprochen hast, immer bei uns zu sein. Whatever you have to do now makes no matter because we trust your promise. Was auch immer du jetzt tun musst, spielt keine Rolle, weil wir auf dein Versprechen vertrauen. Even if we spread all over the world, you will be with each one of us. Thank you. Sogar wenn wir in die ganze Welt hinaus gehen, wirst du mit jedem einzelnen von uns sein. Danke. But somehow they seem to have lost the promise out of their eyes. Aber irgendwie schienen sie die Verheißung aus ihren Augen verloren zu haben. Do you know, How my heart aches in this area. Wisst ihr, Freunde, wie sehr mein Herz diesbezüglich schmerzt? We let our promises go and yet we are deceived enough to believe if we get one more promise we'll be fine. Wir lassen unsere Verheißungen gehen und lassen uns dennoch genug täuschen und glauben, dass wenn wir noch eine Verheißung bekommen, alles gut wird. You know, I've been asked these questions hundreds of times. Weißt du, mir wurde diese Frage schon hunderte Male gestellt. Reinhard, do you think it's okay for a Christian to put out the fleas? Reinhard, glaubst du, es ist für einen Christen in Ordnung, ein Vlies auszulegen? No. Nein. No, I think it's wrong. Ich denke, es ist falsch. It makes no sense for a Christian of the New Covenant to put out the fleas. Es macht keinen Sinn für einen Christen des neuen Bundes, ein Vlies auszulegen. Like, take the promise of God and focus on it, my friend. Nimm die Verheißung Gottes und fokussiere dich darauf, mein Freund. Why do we need one more thing from God? One more promise, one more revelation. Warum brauchen wir noch eine Sache von Gott? Noch eine Verheißung, noch eine Offenbarung. So whenever you go through a time of transition, take the promise, keep your eyes on it and don't let it go. Also, wann immer du durch eine Veränderung gehst, nimm die Verheißung, behalte sie im Auge und lass sie nicht los. You know, that's what I've been doing the last few weeks. Genau das habe ich die letzten paar Wochen gemacht. I've been going through prophetic words that God gave me in October 2000. Ich ging prophetische Worte durch, die mir Gott im Oktober 2000 gegeben hat. I've dug out a prophetic word that God gave me in 1990. Ich grub ein prophetisches Wort aus, das Gott mir 1997 gegeben hat. 24 years. Vor 24 Jahren. Time makes no difference to me. My focus is still on them. Die Zeit macht für mich keinen Unterschied. Ich bin immer noch darauf fokussiert. So remember, in the time of transition, you have to keep the promise before your eyes. Also erinnere dich, in Zeiten der Veränderung musst du deine Verheißung vor deinen Augen behalten. Tomorrow we keep talking. Morgen reden wir weiter.